nichts, hab Geld. Wir sind immer top frisiert und machen Fotos, wenn's eskaliert. Wir stehen nur rum, finden uns toll und machen Sport. Wir scheiß Berliner, scheiß Berliner im Weserkiez. Scheiß Berliner, wir scheiß Berliner. Fette Karren, Hass auf die Welt, wählende Stimmen, die von Dummheit erzählen. Wir fahren euch um, wenn ihr euch traut, zu existieren. Wir ficken eure Mütter, schlagen euch tot, lauern zu Täter an Straßenecken rum. Sind aggressiv, immer bereit euch umzuhauen. Ihr scheiß Berliner, scheiß Berliner im Flughafen Kiez. Scheiß Berliner, ihr scheiß Berliner im Flughafen Kiez. Berliner!